In der Tat war etwas Merkwürdiges geschehen. Die Stube hatte sich verwandelt, ohne dass Bastian etwas davon bemerkt hatte. Die Zimmerdecke war hoch hinaufgerutscht, während die Wände von drei Seiten ziemlich nahe an den Tisch herangerückt waren. Auf der vierten Seite war noch Platz. Dort befand sich eine Tür, die jetzt offen stand. Dame Ayola erhob sich. Jetzt war zu sehen, wie groß sie war, und schlug vor: »Gehen wir. Es hat seinen Dickkopf. Es nützt nichts, ihm zu widerstreben, wenn es sich eine Überraschung ausgedacht hat. Lassen wir ihm seinen Willen. Es meint's außerdem meistens gut.« Sie gingen durch die Tür nach nebenan. Bastian folgte ihr, nahm aber vorsorglich die Schale mit den Früchten mit. Der Raum war groß wie ein Saal, und doch war es ein Speisezimmer, das Bastian irgendwie bekannt vorkam. Befremdlich war nur, dass alle Möbel, die hier standen, auch der Tisch und die Stühle, riesenhaft waren, viel zu groß, als dass Bastian hätte hinaufkommen können. »Schau einer an«, sagte Dame Ayola belustigt, »dem Enderhaus fällt doch immer wieder was Neues ein. Jetzt hat es für dich ein Zimmer gemacht, wie es einem kleinen Kind erscheinen muss.« »Wieso? War der Saal denn vorher nicht da?« »Natürlich nicht. Weißt du, das Enderhaus ist sehr lebendig. Es beteiligt sich gern auf seine Art an unserer Unterhaltung. Ich glaube, es will dir damit etwas sagen.« Dann setzte sie sich auf einen Stuhl an den Tisch, aber Bastian versuchte vergebens, auf den anderen Stuhl hinaufzukommen. Dame Ayola musste ihm helfen und ihn hinaufheben, und auch dann noch reichte er gerade mit der Nase über die Tischplatte. Er war recht froh, dass er die Schale mit den Früchten mitgenommen hatte und behielt sie auf dem Schoß. Wenn sie auf dem Tisch gestanden hätte, wäre sie für ihn unerreichbar gewesen. »Musst du oft so umziehen?«, fragte er. »Oft nicht. Höchstens 3 bis 4 Mal pro Tag. Manchmal macht das Enderhaus auch einfach bloß Spaß mit einem. Dann sind auf einmal alle Zimmer umgekehrt, der Boden oben und die Decke unten oder dergleichen. Aber das ist reiner Übermut, und das wird auch gleich wieder vernünftig, wenn ich ihm ins Gewissen rede. Im Grunde ist es ein sehr liebes Haus, und ich fühle mich wirklich behaglich darin. Wir haben viel miteinander zu lachen.« »Aber ist das denn nicht gefährlich? Ich meine, nachts zum Beispiel, wenn man schläft und das Zimmer wird immer kleiner.« »Wo denkst du hin, schöner Bub? Es mag dich doch gern, und dich mag es auch. Es freut sich über dich. Und wenn es jemanden nicht mag, was du aber auch für Fragen stellst. Bis jetzt war noch niemand hier außer mir und dir.« »Ach so, dann bin ich der erste Gast? Natürlich.« Bastian blickte sich in dem riesigen Raum um. »Man sollte gar nicht glauben, dass dieses Zimmer überhaupt in das Haus hineinpasst. Von außen sah es nicht so groß aus. Das Enderhaus ist von innen größer als von außen.